Vater am Himmel vereint. Wer im Kampf ist, erkennt sein Zurück. Sieger sein, ein Sieger sein, nur dem Helden gebührt dieses Glück. Und der Motor ist seine Musik. Nur mit Nerven von Stahl und von Eisen kann der Flieger als Held sich beweisen. Tag und Nacht, ob er stirbt oder schreit, ist der Flieger zum Starten bereit. Flieger sein, heißt Flieger sein. Als deutsche Macht herrschen wir am Himmel selbst. Deutschland Flieger voran in der Welt. Thank you.